Anmerkung Fleischhauer: Die jetzt folgenden Sätze der Protokolle über die Freimaurerei sind von ihrem Verfasser hier eingeschoben. Im Dialog ist davon nicht die Rede.